Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 11 bis 12. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Denn er sprach zu Gott: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Gott segne dieses Wort. Die Familie von Jesus. In diesem Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief im zweiten Kapitel lernen wir mehr über die Familie von Jesus. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass eben wir, die wir zu Jesus Christus kommen, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, dass wir verstehen, dass wir das in unserer eigenen Kraft, dass wir gar nichts bewirken können und gar nichts tun können und auch nicht ein Teil der Familie von Jesus werden können ohne Jesus Christus, also durch gute Taten oder durch gute Werke oder dass man denkt, ich bin ein guter Mensch und deswegen komme ich in den Himmel oder sowas. Das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Und das ist hier, was passiert im Hebräerbrief. Der Autor, wir wissen nicht, wer der Autor ist, der den Hebräer geschrieben hat. Aber davon unabhängig wissen wir, dass er hier an die Hebräer, die Gemeinde dort schreibt, und ihnen zeigt, dass eben Christus über den Propheten und den Engeln steht. Das heißt also, dass er über dem Gesetz steht, ja, dem alten Mosaischen, ja, durch Moses, der die 10 Gebote gegeben hat, und auch den Propheten, ja, verkörpert durch Elia, dass wir verstehen, dass Jesus Christus all das durch das, was er am Kreuz getan hat, die Propheten, das Gesetz und die Propheten in sich vereinnahmt und dann zu Ende geführt hat. Das ist entscheidend zu verstehen. Und das bedeutet eben, dass wir eben selber, also wenn wir uns ans Gesetz halten, und da warnt er eben die Hebräer, dann zu der, also Menschen, die in der frühen Glaubensgemeinde, da die Christen dann, dass sich einige oder dann abgewendet haben und sich dem alten Gesetz zugewandt haben, ohne Jesus Christus, dass sie ohne Christus nicht Teil der Familie von Jesus sein können und sind, dass sie sich dann dadurch abwenden von Jesus Christus und eben als Jesus, als unseren Hohepriester, das, was er am Kreuz getan hat, nicht wahrnehmen können. Davor warnt der Briefeschreiber, die Hebräer. Und darauf geht das immer wieder. Hebräerbrief ist ein bisschen schwieriger, aber lest mal durch, geht mal rein in den Brief an die Hebräer. Und es ist immer wieder, Jesus versucht immer wieder den Menschen da aufzuzeigen, dass es Jesus Christus ist, dass die Menschen nur in und durch Jesus Christus zu Gott kommen können. Denn Gott ist selber der Menschensohn, Gott ist Fleisch geworden und ist eben für uns eben gestorben am Kreuz. Und ohne persönliche Beziehung mit ihm können wir gar nichts machen und sind auf alle Ewigkeit von Gott getrennt. Und das muss so nicht sein. Ja? Und da sehen wir dann zum Schluss, wo er dann schreibt hier in diesem Vers, Jesus Christus hier spricht zu Gott: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Und das ist also Gott, der im Himmel quasi, Jesus Christus im Himmel, vor dem heiligen Thron Gottes steht und sagt: Alle Menschen, die zu mir kommen, die eine persönliche Beziehung zu mir haben, sind eben Teil meiner Familie. Und darauf kommt es an. Und Jesus, der Mensch, Jesus, es ist wichtig, dass Jesus Mensch geworden ist, aber eben durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, dass er eben nur in und durch Jesus Christus unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, seit dem Fall von Adam und Eva aus dem echte Menschen, echte Situationen, echte Ereignisse aus dem Alten Testament hat Jesus Christus am Kreuz wiederhergestellt. Unsere Beziehung mit Gott selber in und durch ihn, Jesus Christus. Ja? Und ja, das bestätigt er dann eben hier. Und ja, ich würde euch einladen, nochmal zu sehen, was Jesus Christus selber zu sagen hat da. Ja, eins noch im Vers, Vers 11 hier aus dem Hebräerbrief, Vers 11. Was heißt es denn, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater? Was heißt das? Was heißt heiligt? Heiligt heißt das, dass alle Menschen, die zu Jesus Christus kommen, als Christen, die bei einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus eingehen, als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und nehmen sein freies Geschenk an, was er für das, was uns am Kreuz getan hat, für unsere Sünden gestorben ist, für alle Ewigkeit, ein für alle Mal an und sind dann Teil seiner Familie, somit geheiligt, das heißt das im Prinzip. Unsere persönliche Beziehung ist ein anderes Wort für unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Interessanterweise ist das unser Jesus Christus, der unsere persönliche Beziehung mit uns initiiert, durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, dem Heiligen Geist, den er uns dann geschickt hat. Und das ist schon erstaunlich, aber es hilft schon zu verstehen. Und jeder Mensch kann zu Jesus Christus kommen. Es gibt nur eine Chance, zeitlebens. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu Jesus Christus zu kommen, und das ist hier im Jetzt. Wir das Wort lesen, Gottes Wort, die Bibel, verstehen, wer Jesus Christus ist, und dann entweder, dass Menschen ihn akzeptieren, anerkennen oder ablehnen. Und ich hoffe, dass die Menschen ihn nicht ablehnen, sondern anerkennen. Und nur in und durch ihn sind wir erlöst und für alle Ewigkeiten mit ihm verbunden. Es gibt nur eine Möglichkeit und darauf kommt es an. Also geht nochmal rein, was Jesus Christus schreibt von der wahren Familie von Jesus. Manchmal denken wir an Familie, das bedeutet hier irdisch Vater, Mutter, Opa, Kinder, Neffen, dieses oder jenes, Cousin, Cousine. Das ist die irdische Familie. Aber die Familie von Jesus ist beschreibt Jesus so nicht. Lest selber mal durch, was er zu sagen hat. Ich sage euch das nicht, aber es ist im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Ich wiederhole es nochmal. Markus-Evangelium, Markus, Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Da lernen wir mehr über die wahre Familie von Jesus, was unser Jesus Christus zu sagen hat über die Familie. Also geht mal selber rein, das ist sehr wichtig, dass ihr das versteht und dass wir dann alle teilhaben können an der Familie von Jesus. Lieber Jesus, wir danken dir für das, was du uns für uns getan hast am Kreuz, dass du uns hier dein Wort gegeben hast, die Bibel, und dass wir Teil deiner Familie sein können, als reuige Sünder, die wir zu dir kommen, und dass du uns einlädst, in deine Familie zu kommen. Und wir danken dir für all das, auch hier, dass du uns heilig sprichst, sozusagen, denn du hast das getan am Kreuz, was wir nie tun konnten und können. In einer Kraft ohne dich, Herr Jesus, können wir gar nichts bewirken und sind auf alle Ewigkeit von dir getrennt. Andererseits, wenn wir zu dir kommen als reuige Sünder, sind wir, der Heilige Geist besiegelt uns dann im Herzen und garantiert dann, dass wir auf alle Zeit erlöst sind. Wir können unsere Erlösung nicht verlieren in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und das ist ein Segen und ein Geschenk. Lesen da nochmal dann dazu den Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Und auch verstehen, dass gute Taten alleine ohne Jesus Christus überhaupt nichts bewirken. Das ist das Geschenk, wofür wir so dankbar sind, für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.